Feature, gotowa je Preacher. Warum sollte ich plötzlich jeden von euch fast featuren? Ihr redet irgendwas von volles Magazin. Schabos Floch in das Hashish, ja komm, wir rauchen Shisha und chillen. Erklär mir erstmal, was du von mir willst. Du bist nicht auf diesem Level und du hast nicht meine Skills. Das gewisse etwas bisschen abfuck, doch es hilft. Denn ich hab ein paar Kontakte zu Kanaken, die dich killen. Sich im Blaulicht, Rotlicht, kiff hier mein Dope, Digga, dich schick, weil du stoned bist, wenn der Flow switcht. Yeah, besto, ich bring's denen so wie halt keins weiter. Das bezeugt die Neugier meiner Neider. An euch soll es nicht scheitern, gebt mir locker immer weiter. Hände hoch, fick auf deine Bundespolizei, Mann. Guck mal oder zeig mal, aber Peach, geh deinen Weg. Wer fickt dir mit wem, realistisch gesehen? Hey, hey. Dann tust, aber Bratze, mach klug. Blunt Cruise, ganz smooth, bring denn deinem Mann Blues. Als ich anfing, war noch allesamt cool. Alle Hater waren Fans, heute inspiriert, hate die Konkurrenz. Du brauchst mir nichts darüber zu erzählen, denn ich kenn's. Also haut da rein, ich brauch die zwei, die fährt mich ZKM. Jeder hier kennt Verräter, Bäder liegt im Trend. Doch wir lachen uns den Arsch auf, wenn ihr redet mit dem Slang. Glaubst, das ist ein Scherz, gib die Bauchtasche her. Dein Rauchen auch, denn ich glaub, das brauchst du nicht mehr. So nach ungefähr einer Stunde ist das Saufen schon leer. Und wir saufen noch mehr, wenn wir drauf sind wie Pferd. Prost, lass ein bauen, ich bin blau, geh mal her, Digga, Showdown. Mittelfinger hoch, bis ich sterb, rot Flow, immer mehr. Von Welfen bis zum Bahnhof, hey, sag mir, wer ist hier der Babo? Ich und Carlos, ich und Carlos, ich und Carlos. Und der Wind dreht durch die.